SWR 2 Wissen. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Mehr als 1 Milliarde Menschen sind Muslime und bekennen sich zum Islam. Er prägt das gesellschaftliche Leben in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern. Auch in Europa gibt es muslimische Gesellschaften, zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien. Auch in den USA lebt eine beträchtliche religiöse muslimische Minderheit. Von Gott gegeben, die Entstehung des Koran. In der Reihe Heilige Schriften hören Sie eine Sendung von Rolf Kanzen. Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Lob sei Gott, dem Weltenherrn, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem König am Tag des Gerichts. Dir dienen wir und zu dir rufen um Hilfe wir. Glaubensgrundlage der Muslime ist der Koran. Als Kommentar und Ergänzung wird noch die Sunna herangezogen, die Überlieferungen aus dem Leben Muhammads. Der Koran gilt Muslimen als das authentische Wort Gottes. Und der heißt nicht, wie immer wieder zu lesen und zu hören ist, Allah. Allah ist das arabische Wort für Gott. Allah ist kein Name. Der Gott der monotheistischen Religionen ist immer derselbe. Dies ist das Buch. An ihm ist kein Zweifel möglich. Auf Muhammad wurde der Koran, diese Formulierung übernehmen auch nicht-muslimische Autoren, herabgesandt. Er ist der Mittler, der Überbringer, nicht der Verfasser. Der Koran ist nicht die Bibel der Muslime, sondern etwas ganz Eigenes, Unverwechselbares. Islamwissenschaftler betonen die herausragende Bedeutung dieses Buches für gläubige Muslime. Der Koran steht nicht neben anderen Büchern im Regal, sondern liegt an exponierter Stelle. Wer im Koran lesen will, reinigt sich vorab symbolisch. Das hängt damit zusammen, dass es eben eine Theorie gibt, die auch im Koran niedergelegt ist, dass es eben das himmlische Exemplar gibt. Ja, und das ist sozusagen im Ramadan in den untersten Himmel verbracht worden und von dort ist es dann stückweise Mohammed offenbart worden. Das heißt also, auch ein hiesiger Koran-Kodex hat noch etwas von diesem besonderen Charakter jetzt eines himmlischen Buches. Hartmut Bobzin ist Professor für Islamwissenschaft in Erlangen und gilt als Experte für dieses himmlische Buch, von dem es in einer der Übersetzungen der zweiten Sura heißt, also dem zweiten Abschnitt des Koran. Dies ist das Buch. An ihm ist kein Zweifel möglich. Diese Hinweise auf den Absolutheitsanspruch wiederholen sich im Koran mehrfach. Und rezitiere, was dir vom Buch deines Gottes offenbart worden ist. Niemand wird seine Worte abändern können. Für den Fall, dass jemand Ungereimtheiten entdeckt, deutet das auf die Beschränktheit des Betrachters. Euch ist vom Wissen nur wenig zugekommen. So macht sich der Text quasi selbst gegen Einwände immun. Es gibt diese Debatte natürlich auch darüber, ist der Text ewig, das heißt ohne Anfang und ohne Ende, oder ist er geschaffen, hat Gott ihn irgendwann formuliert sozusagen? Da haben sich die muslimischen Gelehrten wahnsinnig drüber gezankt. Der Islamwissenschaftler Peter Heine von der Berliner Humboldt-Universität verweist auch auf andere Debatten. Es hat von Anfang an in der Koraninterpretation unterschiedliche Schulen gegeben, in denen einerseits gesagt worden ist, wir nehmen nur das, was offenbar ist, also das, was man lesen kann, den eigentlichen Text, also das Äußere, wie es in den entsprechenden Formulierungen heißt, aber er hat auch noch eine innere Bedeutung. Und diese innere Bedeutung ist zum Beispiel nicht allen zugänglich, sondern sie brauchen entweder ein entsprechendes Studium, große Kenntnisse oder eine besondere Begabung, die direkt durch Gott vermittelt worden ist. Dass viele Passagen im Koran auch Experten unverständlich bleiben, wäre dann kein Manko des Textes, sondern ließe sich auf die mangelnde Begabung oder Begnadung des Betrachters bzw. Lesers zurückführen. Die Frage nach der Entstehung des Korans ist eben eines der großen Rätsel. Wir sandten ihn hernieder in der Nacht der Macht. Weißt du, was ist die Nacht der Macht? Die Nacht der Macht ist mehr, als was in 1000 Monden wird vollbracht. Muslime betonen die Ästhetik des Textes und einzigartige Schönheit des Koran, und sehen hierin einen weiteren Hinweis dafür, dass er von Gott persönlich herabgesandt wurde. Übrigens, in der von Gott offensichtlich bevorzugten, vielleicht von ihm selbst gesprochenen arabischen Sprache. Die oft unzulänglichen Übersetzungen in andere Sprachen, dieser Auffassung sind muslimische Koranwissenschaftler, erschweren den Zugang zu dem oft in Reimprosa vorliegenden heiligen Buch. Beim Koran ist es so, dass heute immer noch ein Vorrang des Mündlichen vor dem Schriftlichen ist. Also man lernt den Koran sozusagen mündlich und das Schriftliche, das ist gewissermaßen eine sekundäre Entwicklung. Das dient dazu gewissermaßen, sich den Text sozusagen zusätzlich noch zu sichern oder als Lesehilfe. Und deshalb bedeutet Koran auch so viel wie Vortrag. Muhammad, er selbst soll Analphabet gewesen sein, versichern muslimische Gelehrte, habe ihn vom Erzengel Gabriel portionsweise auf Arabisch empfangen, wie es auch in der nichtmuslimischen Islamwissenschaft heißt. Seine volle ästhetische und spirituelle Wirkung erziele der Koran erst dann, wenn er in arabischer Sprache mündlich vorgetragen oder laut gelesen werde. Peter Heine. Eigentlich wurde der Text mündlich tradiert. Das heißt, die Leute lernten den auswendig. Und auswendig lernen bedeutete dann gleichzeitig, dass man ihn auch immer laut sprach. Wenn Sie in eine Moschee gehen, wo Leute den Koran lesen, dann wird der laut rezitiert. Muhammad habe den Koran zunächst in Mekka, dann in Medina peu à peu vom Erzengel Gabriel erhalten, so die muslimische Vorstellung. Dann habe er ihn Wort für Wort an seine Gefolgsleute weitergegeben. Diese hätten ihn dann auswendig gelernt und mündlich vorgetragen. Eingeräumt wird, dass sich einige Zuhörer Notizen gemacht hätten auf Tonscheiben, Steinen, Palmstängel etc. Irgendwann, größtenteils einige Jahre nach dem Tod Muhammads, sei dann der Koran im göttlichen Wortlaut aufgeschrieben worden. Dies ist das Buch. An ihm ist kein Zweifel möglich. Es ist so, dass man davon ausgehen muss, dass also während der Regierungszeit des dritten Kalifen Osman von 644 bis 656, ja, dass es also da zu einer Redaktion des Korans gekommen ist. Redaktion ist hier in dem Sinne zu verstehen, dass also der Text redigiert oder festgelegt wurde. Ja, und dass dann versucht worden ist, abweichende Handschriften, abweichende Kodizes, abweichende Lesarten zu verdrängen. Sie wurden verbrannt, so die offizielle Version. Neuere Funde in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a bestätigen, dass es unterschiedliche Fassungen gab, die erhebliche Abweichungen aufweisen. Eine alte, in Sana'a zufällig gefundene Fassung hat etwa 40 Suren weniger. Der Hypothese, dass der Text in mehreren Etappen entstanden und langsam gewachsen ist, wie das Alte und Neue Testament, folgten allerdings bisher nur wenige Islamwissenschaftler. Die Islamwissenschaften vertreten im Grunde die gleichen Auffassungen wie auch die muslimische Theologie. Das heißt, der Islam geht zurück auf die Verkündigungen eines Propheten aus Mekka, der dann später nach Medina umgesiedelt ist, von 570 bis 632 gelebt hat. Und dann sind unter dem dritten Kalifen Osman seine Sprüche aufgezeichnet worden zum heutigen Koran. Karl-Heinz Ohlich ist Religionswissenschaftler und Religionshistoriker an der Universität des Saarlandes und Mitglied einer interdisziplinären Arbeitsgruppe von Islamwissenschaftlern, Philologen und Historikern, die sich aus historisch-kritischer Sicht mit dem Koran befassen. Etwas, was die meisten Islamwissenschaftler nur äußerst zögerlich versuchen. Im Unterschied zu den Muslimen sagen unsere Islamwissenschaftler nicht, dass er von Gott Mohammed eingegeben wurde, aber sie führen ihn auf Mohammed zurück. Der bedeutende Islamwissenschaftler und Koranübersetzer Rudi Paret, 1901 bis 1983, schreibt: Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass auch nur ein einziger Vers im ganzen Koran nicht von Muhammad selber stammen würde. Weiter versichert Paret, dessen immer wieder veränderte und neu aufgelegte Koranübersetzung von 1962 noch immer hohen wissenschaftlichen Wert besitzt: Der Text, wie er uns heute vorliegt, geht auf die osmanische Redaktion zurück. Die meisten westlichen Islamwissenschaftler stimmten ihm bisher zu. Doch für diese Datierung der Offenbarung und ihrer Endredaktion auf Mitte des 7. Jahrhunderts nach der Zeitenwende gibt es keine unabhängigen außerislamischen Quellen. Hartmut Bobzin von der Universität Erlangen. Die Frage nach der Entstehung des Korans ist eben eines der großen Rätsel. Leser sind zum Beispiel irritiert von einer Reihe widersprüchlicher Aussagen. Dies ist das Buch. An ihm ist kein Zweifel möglich. Widersprüche bzw. Entwicklungen ließen sich so erklären, dass die Suren abgestimmt auf den jeweiligen irdischen Bedarf übermittelt wurden. Alkoholprobleme führten, das legt diese Theorie der Offenbarungsanlässe nahe, bei späteren Durchsagen zu Korrekturen. Peter Heine, Humboldt-Universität Berlin. Solche Entwicklungen finden wir natürlich in vielen Bereichen, also zum Beispiel im Dschihad, in den mekkanischen Suren, also den frühen Suren des Koran, taucht der Dschihad gar nicht auf. Warum? Das Problem gab es nicht. Der kann also erst auftauchen in Medina, als dann die muslimische Gemeinde in ihre Auseinandersetzungen mit den Mekkanern zieht. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Der Koran ist äußerst vielfältig. Archaische Beschwörungsformeln, Gebete, rechtliche Vorschriften, moralische Gebote, Endzeitvisionen, Strafandrohungen, Erzählungen, Schöpfungslehren. Die Redaktoren ordneten die Suren nicht nach einer inhaltlichen Systematik, sondern, von der Eröffnungssure abgesehen, nach der Länge der Suren. Die langen Suren bilden den Anfang, die kürzeren den Schluss. Hartmut Bobzin, Universität Erlangen. Die islamische Koranwissenschaft unterscheidet also zwischen mekkanischen und medinensischen Suren, also solchen Suren, die in Medina offenbart sind. Vor allen Dingen natürlich aus Gründen der rechtlichen Relevanz. Ja, also das, was später offenbart ist, ist sozusagen das Relevante. Einige später herabgesandte Suren, die vermeintlich in Medina geoffenbarten, beinhalten eher rechtliche, moralische Aspekte. Fragen des Gemeindelebens, Angriffe gegen Ungläubige. Sie sind lehrhaft und länger, wirken trotz Endreimen wie Prosa. Die mekkanischen Suren sind von anderem Charakter. Da geht es zunächst mal um die Exposition eigentlich der koranischen Botschaft, also Erwartung des jüngsten Gerichtes, Aufforderung zu einer bestimmten sozialen Handlung. Ja, es ist ein völlig anderer Habitus. Die Texte sind auch sprachlich ganz anders, nicht? Kurzzeilen, also eine Art straffer Reimprosa. Sehr vielen poetischen Mitteln, oft auch dunkle Sprache. Es ist eben Orakelsprache, ja. Am ehesten vergleichbar, also dem Schwierigkeitsgrad halt von prophetischen Schriften im Alten Testament oder anderswo. Seit dem späten 19. Jahrhundert glaubten westliche Islamwissenschaftler, die mekkanischen Suren noch genauer historisch rekonstruieren zu können, als das bislang der Fall war. Die älteste mekkanische Phase, die mittlere mekkanische Phase, die dritte mekkanische Phase. Auch seien alte Suren mit Ergänzungen aus neueren versehen worden und so weiter. Das alles sind Erklärungsversuche von Korankennern, sich die Heterogenität des Textkonvolutes und die Unverständlichkeit vieler Passagen verständlich zu machen. Die Frage ist eben nur, ob die Texte, die im Koran stehen, nicht, ob die eben zurückgehen auf vorhergehende, auf frühere Texte oder nicht auf frühere Texte. Hier gibt es eine These von Günter Lühling, der hat vor vielen, vielen Jahren hier ein Buch verfasst über den Urkoran. Und Lühling geht eben davon aus, dass es im Koran Reste von Strophendichtung auch gibt und wollte eben nachweisen, dass es sich eben hier um syrische Kirchenhymnen oder jedenfalls syrische, ursprünglich syrische Texte handelt. Diese These wird unter anderen Aspekten seit einigen Jahren wieder verstärkt diskutiert. Hätte aber, wenn sie sich belegen ließe, für gläubige Muslime fatale Konsequenzen. Der Urkoran wäre dann christlich-syrischer Herkunft. Dieser Urkoran, so die These, sei dann umgeschrieben, durch andere, spätere Texte aufgefüllt, ergänzt und fortgeschrieben worden. Die These von der syrisch-christlichen Herkunft kommt allerdings dem traditionellen christlichen Anti-Islamismus entgegen. Das hängt natürlich, das ist schon nicht uninteressant, damit zusammen, dass es im Koran nun in der Tat zahlreiche Parallelen zum Alten und Neuen Testament gibt. Nicht nur dazu, sondern noch zu einigem anderen auch. Und das dann in der Tradition, in der wissenschaftlichen Tradition dazu geführt hat, dass immer noch so eine Vorstellung da ist, der Koran ist eigentlich ein sozusagen schlecht verstandener Aufguss des Alten und des Neuen Testaments. Genau in diese Richtung geht eine wissenschaftliche Publikation, die einige Aufmerksamkeit auch außerhalb der Fachwelt erregt hat. Sie trägt den eher unspektakulären Titel »Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache. Und ist 2000 erstmals erschienen. Der Autor verbirgt sich hinter dem Pseudonym Christoph Luxenberg. Wenn man einmal ausschließt, dass es sich um einen Werbegag handelt, scheint die Brisanz seiner Ergebnisse den Autor offenbar zu ängstigen. Kollegen wie Hartmut Bobzin von der Universität Erlangen finden das ärgerlich. Das gehört eigentlich zu den heutigen Standards der Wissenschaft, dass man mit offenem Visier arbeitet. Nicht? Also Herr Luxenberg in Anführungsstrichen, dessen wahren Namen ich kenne. Das finde ich eben, ist eben ein kleines Stückchen von, ich sage es mal so, für mich von Unredlichkeit, was mich also auch unwillig macht, mich auf diese Thesen eben einzulassen. Andererseits, das Infragestellen des Koran trifft bei nicht wenigen Muslimen nicht unbedingt auf Sympathie. Der pseudonyme Philologe Luxenberg entwickelt die detailliert ausgeführte These, dass älteren Teilen des Koran eine in syrisch-aramäischer Sprache verfasste christliche Urschrift zugrunde liegt. Syrisch-aramäisch sei in den ersten Jahrhunderten christlicher Zeitrechnung die dominante Schriftsprache des Nahen Ostens gewesen. Eine Schriftsprache, die verwandt, aber nicht identisch ist mit der späteren arabischen Konsonantenschrift. Luxenberg gehört zu den wenigen, die diese Sprache beherrschen. Er gehört zur Saarbrücker Forschergruppe um Karl-Heinz Ohlig. Der hat sich einmal an die Stellen im Koran gemacht, die als dunkel gelten, was eine Verkleidung der Feststellung ist, dass Unsinn da steht, also nichts Richtiges, was man erklären kann. Und er vertritt die These, dass wenn man die arabischen Schriftzeichen als syrische Begriffe liest, dann ergeben sie plötzlich einen sehr schönen Sinn. Dann hat man zum Beispiel in irgendeinem Surenstück, das bisher völlig unsinnig war, und die Islamexegeten haben dann 30 Seiten dazu geschrieben, was das überhaupt bedeuten könnte. Da steht dann meinetwegen drin, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, suchend, wen er verschlinge. Das heißt, es gibt wohl Texte im Koran, die aus der syrischen Liturgie stammen. Und das sind beträchtliche Anteile. Er hat das ja auch ausgeweitet und hat dann festgestellt, dass das Koranarabisch auch grammatisch und in den Partikeln doch auf syrische Sprachvorbilder zurückgeht. Von daher muss man wohl annehmen, dass der Koran eine syrischsprachliche Vorgeschichte hat. Das heißt, der oft unverständliche und in Übersetzungen durch Kommentare verstellte Text gewinnt an Verständlichkeit, soweit man das von Texten dieser Art überhaupt sagen kann. Luxenberg konnte eine gewisse Regelmäßigkeit bei unverständlichen Koranpassagen feststellen. Karl-Heinz Ohlig. Das macht er an Buchstaben fest, die im Syrischen und Arabischen ähnlich sind, aber andere Konsonanten bezeichnen. Das sind 4 davon, die er gefunden hat. Und immer dort, wo also diese Ähnlichkeit besteht, haben die Abschreiber wohl nachlässig gehandelt und haben dann auf Arabisch dieses Zeichen wiedergegeben, sodass ganz unsinnige Wörter herauskommen. Wenn man die dann als syrisch verlesen ansieht, gibt es wieder einen Sinn. Kurzum, die Verfasser des Koran haben bei der Übertragung der syrisch-aramäischen Schriftsprache ins Arabische Fehler gemacht, haben etwa Zeichen vergessen, die verschiedene Konsonanten unterscheiden, das B zum Beispiel vom T, aber auch andere Buchstaben. Die Frage nach der Entstehung des Korans ist eben eines der großen Rätsel. Nicht-arabische Begriffe, Fremdworte aus benachbarten anderen Ländern, etwa aus Äthiopien, deuten darauf hin, dass die Einflüsse verschiedener Kulturen und Religionen im Koran ihre Spuren hinterlassen haben. Auch die Elemente traditioneller Religionen des vorislamischen Arabien sind integriert. Auf die bunte Welt der Feuergeister, der Dschinn, Zauberwesen und Engel wollte der Islam nicht verzichten. Wahrscheinlich sind auch viele Vorstellungen über die Rolle der Frau aus dieser alten Tradition mit in den Koran eingegangen. Das ist die eine Seite, und dann gibt es natürlich sehr viele Einflüsse auf den Koran aus dem persischen Raum, also aus der Zarathustra-Religion und den dortigen Staatsvorstellungen. Der Religionshistoriker und Religionswissenschaftler Karl-Heinz Ohlig und die Forschergruppe von der Universität Saarbrücken, deren Texte er herausgibt, entwickeln in ihren historisch-kritischen Analysen und Quellenuntersuchungen Thesen, die noch weitergehen. Im östlichen Mesopotamien lebte ein Volk, das sich zum christlichen Glauben bekannte, aber den Glauben daran, dass Jesus der Sohn Gottes sei, ablehnte. In Jesus nur einen Propheten sah und so einen entschiedenen Monotheismus vertrat. Dieses Volk wurde im 3. Jahrhundert von einem anderen Volk, den Sassaniden, militärisch geschlagen und ins heutige Südwest-Afghanistan deportiert. Und jetzt ist etwas Eigenartiges passiert. Die saßen dort als Untertanen der Perser, der Sassaniden, in Südwest-Afghanistan ohne Verbindung zum Rest der syrischen Bevölkerung. Und man kann annehmen, dass sie da in der Isolation, wenn sie so wollen, ihre Theologie weiterentwickelt haben. Diese Theologie, die sie mitgebracht haben, die blieb strukturell erhalten, aber sie haben zum Beispiel einen Begriff in der Christologie neu erfunden, Mohammed. Ja, das kann man daraus schließen, dass die ersten Münzen, wo Mohammed draufsteht, aus dieser Ecke kommen. Mohammed ist keine totale Neuerung, weil so in der Bibel ja auch Jesus als der entweder Erwählte oder der Gepriesene bezeichnet wird, aber es ist die arabische Übersetzung davon. Das heißt, dieses christliche arabische Volk entwickelte in der Isolation, also unberührt vom Kirchenchristentum und seiner Theologie, seine eigenen monotheistischen Glaubensvorstellungen, seine eigene Theologie, in der der als Mohammed bezeichnete Jesus nur der Prophet Gottes ist, nicht aber dessen Sohn. Anfang des 7. Jahrhunderts zerfiel das Sassanidenreich. Anlässlich dieser Befreiung sind die arabischen Christen aus dem Nordosten Mesopotamiens nach Süden gezogen und haben dabei ihre Materialien, wahrscheinlich die Urform der koranischen Materialien, wenn auch in syrischer Sprache, mitgenommen und haben zunächst Mesopotamien erobert und dann einer von ihnen, Al-Walid, im letzten Drittel des 7. Jahrhunderts auch den Westen. Und den Weg der Muhammed-Vorstellung kann man an den Münzprägungen aus dem Nordosten Mesopotamiens zunächst ins Zentrum und dann bis nach Damaskus und Jerusalem kann man dokumentieren. Bestätigt sich diese These in weiteren Forschungsergebnissen, würde das bedeuten, erstens, der Koran entstand nicht allein auf der arabischen Halbinsel, nicht in Mekka und Medina, diese Städte werden übrigens auch nicht explizit im Koran genannt, und ist schon gar nicht auf Offenbarungen zurückzuführen. Zweitens, der Koran hat seine frühen inhaltlichen Wurzeln in einer syrisch-christlichen Sekte. Drittens, als im heutigen arabischen Raum ein neues, größeres politisches Gebilde geschaffen wurde, wurde der syrisch-christliche Urkoran innerhalb eines längeren Zeitraumes weiterentwickelt und zur Staatsreligion. Und dabei hat dann ein Rückgriff auf die arabische Tradition und die Schaffung eines arabischen Propheten beigetragen und konnte dann als Reichsideologie vertreten werden. Das heißt viertens, Muhammad als historische Persönlichkeit hat nicht existiert. Jedenfalls nicht so, wie Muslime das glauben. Die historisch-kritischen Erklärungsversuche zur Entstehung des Koran sind noch nicht abgeschlossen. Wissenschaftler wie Hartmut Bobzin sind allerdings erheblich vorsichtiger als Karl-Heinz Ohlich. Unsere Wissenschaft ist damit beschäftigt, ja auch weitgehend noch eben Texte überhaupt zu erschließen. Ja, das sind ganz andere Arbeitsvoraussetzungen. Andere Literaturwissenschaftler machen großartige Theorien und so und reden davon von Kulturwissenschaften und so. Also das ist hier eine Philologie, die in vielen Punkten eben wirklich noch an den Anfängen steht und von der oft Dinge erwartet werden, die sie gar nicht leisten kann, weil einfach die Textgrundlage noch unzureichend ist. Andere Islamwissenschaftler gehen davon aus, dass sich der Koran in einem längeren Zeitraum in einzelnen Gemeinden herausgebildet hat. Eine These, die mit den weitergehenden Überlegungen Ohlichs und seiner Kollegen durchaus vereinbar wäre. Von den meisten Religions- und Islamwissenschaftlern werden die Forschungsergebnisse Ohlichs allerdings nicht diskutiert. Ja, sind ja nicht nur meine Thesen, sondern es ist ein ganzer Stab von Leuten, die das macht. Und Es ist zunächst das große Schweigen angesagt. Zustimmung kommt im Wesentlichen einmal aus dem Bereich der Semitisten. Ja, das sind Leute, die verstehen, was zum Beispiel Luxemburg da macht. Und aus dem angelsächsischen Raum. Während hier in Deutschland ist sehr wenig zu machen. Auch in Frankreich gibt es ja einige kritische Islamforscher, auch in Italien, die allerdings noch nicht in der Radikalität das gesehen haben. Muslimische Islamwissenschaftler und Geistliche können diesen Thesen aus naheliegenden Gründen nichts abgewinnen. Sie verweisen beispielsweise auf die materielle Hinterlassenschaft Muhammads, die im Topkapi-Museum in Istanbul ausgestellt ist. Darunter das berühmte Schwert des Propheten. Auch Peter Heine urteilt vorsichtiger. Also ich denke schon, dass wir wirklich sagen können, dass es Mohammed als historische Gestalt gegeben hat. Wenn das erfunden wäre, müsste man sagen, gut erfunden. Die Notwendigkeit einer neu und gut erfundenen Religion bestand allerdings zu dieser Zeit, meint Peter Heine. Für die Gesellschaft in Mekka war die alte arabische Religion eigentlich eine, die sich überlebt hatte. Wenn wir davon ausgehen, dass Religionen ja immer durchaus auch reagieren müssen auf die gesellschaftlichen oder ökonomischen Entwicklungen, so haben wir hier deutlich den Eindruck, dass es sich da langsam jedenfalls schon um eine ökonomisch wie gesellschaftlich komplexe Gesellschaft handelte, für die diese traditionelle Naturreligion der arabischen Halbinsel nicht mehr kompatibel war. Die neue Religion ist synkretistisch, verbindet jüdisch-christliche Vorstellungen, auch mesopotamische, mit traditionell arabischen und nutzt sie zur Absicherung einer neuen politischen Herrschaft. Islamisch gesprochen könnte man sagen, dass der Islam das Band des Blutes, also dann die Stammesgesellschaften, auf der arabischen Halbinsel ablöst durch das Band des Glaubens. Das heißt, der Islam übernimmt dann in der Tat eine in dem Sinne Funktion politischer Einigung der arabischen Stämme mit den konkreten politischen Folgen der eminenten Ausbreitung des Islams von Indien bis nach Spanien in den ersten 100 bis 150 Jahren der islamischen Geschichte. Und darüber hinaus bis heute. Und der von Gott herabgesandte Koran dient uneingeschränkt als Maßstab für den Glauben, die Moral und das Recht. Dies ist das Buch. An ihm ist kein Zweifel möglich. Von Gott gegeben, die Entstehung des Koran. In der Reihe Heilige Schriften brachten wir eine Sendung von Rolf Kanzen. Thema morgen, woran Menschen glauben, wenn sie nicht glauben.